Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Es ist sein letztes und sein bekanntestes Werk. Ein Werk eines der wichtigsten Schriftsteller Österreichs. Ein Werk, das autobiografisch geprägt ist. Der Text entstand im Exil und man kann ihn als Selbstauskunft eines sensiblen Intellektuellen lesen. Stefan Zweigs Schachnovelle. Zweig war bereits 1934 emigriert. Er hatte geahnt, dass die Nationalsozialisten auch in Österreich die Macht übernehmen würden. Den Verlust seiner Heimat hat er nie verwunden. Das jahrelange heimatlose Wandern, so nannte er es, hat ihn deprimiert und erschöpft. Am 21. Februar 1942 sendet Stefan Zweig zusammen mit seinem Testament das Manuskript der Schachnovelle an einen Freund und nimmt sich zwei Tage später gemeinsam mit seiner Frau Lotte das Leben. Das war vor 80 Jahren. Ende 1942 erscheint die Erstauflage der Schachnovelle in Buenos Aires in einer Auflage von 300 Exemplaren. 1943 erscheint die Novelle im Exilverlag Fischer in Stockholm, 1944 die erste Übersetzung ins Englische. In den 1970er Jahren wird Zweigs Erzählung hierzulande Bestandteil des Deutschunterrichts und ein Bestseller. Der Ich-Erzähler der Schachnovelle ist, wie Zweig, ein österreichischer Emigrant. Er befindet sich an Bord eines Schiffs auf dem Weg von New York nach Buenos Aires. Mit an Bord ist der amtierende Schachweltmeister Mirko Sentovic und ein Dr. B. aus Wien. Schachnovelle von Stefan Zweig. Als Funkerzählung eingerichtet von Klaus Gmeiner. Die Personen und ihre Sprecher sind Stefan, Michael Heldtau, Dr. B., Gustl Weißhappel. Auf dem großen Passagierdampfer, der um Mitternacht von New York nach Buenos Aires abgehen sollte, herrschte die übliche Geschäftigkeit und Bewegung der letzten Stunde. Ich stand im Gespräch mit einem Bekannten etwas abseits von diesem Getümmel auf dem Promenadendeck, als neben uns zwei- oder dreimal Blitzlicht scharf aufsprühte. Anscheinend war irgendein Prominenter knapp vor der Abfahrt noch rasch von Reportern interviewt und fotografiert worden. Mein Freund blickte hin und lächelte: »Sie haben da einen raren Vogel an Bord, den Sentovic.« Da ich offenbar ein ziemlich verständnisloses Gesicht zu dieser Mitteilung machte, fügte er erklärend bei: »Mirko Sentovic, der Weltschachmeister. Er hat ganz Amerika von Ost nach West mit Turnierspielen abgeklappert und fährt jetzt zu neuen Triumphen nach Argentinien.« Sentovic hatte sich vor etwa einem Jahr mit einem Schlage neben die bewährtesten Altmeister der Schachkunst gestellt. Seit dem Auftreten des siebenjährigen Wunderkindes Reschewski bei dem Schachturnier 1922 in New York hatte noch nie der Einbruch eines völlig Unbekannten in die ruhmreiche Gilde derart allgemeines Aufsehen erregt. Sohn eines armen südslawischen Donauschiffers, dessen winzige Barke eines Nachts von einem Getreidedampfer überrannt wurde, war der damals 12-Jährige nach dem Tode seines Vaters vom Pfarrer des abgelegenen Ortes aufgenommen worden, und der gute Pater bemühte sich, durch häusliche Nachhilfe wettzumachen, was das dumpfe Kind in der Dorfschule nicht zu erlernen vermochte. Während der Pfarrer abends die lange Bauernpfeife schmauchend mit dem Gendarmeriewachtmeister seine üblichen drei Schachpartien spielte, hockte der blondsträhnige Bursche stumm daneben und starrte unter seinen schweren Lidern anscheinend schläfrig und gleichgültig auf das karierte Brett. Eines Winterabends, während die beiden Partner in ihre tägliche Partie vertieft waren, stapfte ein Bauer hastig herein, seine alte Mutter läge im Sterben, und der Pfarrer möge eilen, ihr noch rechtzeitig die letzte Ölung zu erteilen. Ohne zu zögern folgte ihm der Priester. Der Gendarmeriewachtmeister, der sein Glas Bier noch nicht ausgetrunken hatte, sagte zu Mirko: »Na, willst du die Partie zu Ende spielen?« Der Knabe starrte scheu auf, nickte dann und setzte sich auf den Platz des Pfarrers.

Sie hörten Andras Schiff mit dem zweiten Satz der Sonate für Klavier in B-Dur von Franz Schubert. Noch unsere Hinweise. Heute in den Nachtbildern hören Sie Gedichte zu Krieg und Frieden des aus Salzburg stammenden Autors Hans Augustin. Und morgen in Du holde Kunst liest Burgschauspielerin Lilith Hesle Liebesgedichte von Friederike Mayröcker. Titel der von Gudrun Hamböck und Stefanie Madertaner gestalteten Sendung Aus deinem Himmel von sanften Erfüllungen. Du holde Kunst morgen um 8.15 Uhr. Fünf